Das ist noch 1944 in dieser hektografierten Form geschrieben worden, aber der letzte Abschnitt dieses letzten Kapitels, der letzte Abschnitt der Elemente des Antisemitismus, den haben sie 1947 angefügt für die Publikation, für die eigentliche Publikation im Querido Verlag. Und dieses Kapitel beginnt mit dem Satz, aber es gibt keine Antisemiten mehr. Ja? Und diesen falschen Schluss, den sie natürlich dann auch wieder, sie verwickeln sich ja dann auch in Widersprüche und man müsste das dann im Einzelnen analysieren, wie sie das darlegen. Ja? Aber dieser falsche Schluss, den ziehen sie daraus, dass sie davon ausgehen, dass die Zirkulationssphäre keine Chance mehr hat und damit auch der Antisemitismus eigentlich verschwindet, nicht? Oder beliebig wird. Und das ist eine Schwäche der Antisemitismustheorie, der kritischen Theorie, nicht? Dass sie diese pathische Projektion, die sie ja psychologisch sehr scharf, sehr genau, sehr treffend darstellen können, in den Elementen des Antisemitismus, in diesem Kapitel, dass sie die zu sehr auf die Zirkulationssphäre bezogen wissen wollen. Also zu ausschließlich auf die Zirkulationssphäre bezogen wissen wollen. Und da muss man, denke ich, auch über die Dialektik der Aufklärung hinausgehen. Diesen engen Zusammenhang zwischen Zirkulationssphäre und Antisemitismus erweitern, so wie das etwa Moshe Postone getan hat in seinem Aufsatz Antisemitismus und Nationalsozialismus. Er beginnt ja, denke ich, sogar mit einer Kritik an dieser Zirkulationssphärentheorie im Hinblick auf den Antisemitismus. Die Juden, sagt er, werden eben nicht nur mit der Zirkulationssphäre identifiziert, das entspricht eher der frühen Phase des Antisemitismus, nicht? Diesen ganzen Vorstellungen vom Wuchern, nicht vom Wucherer, also das entspricht der Phase des Antisemitismus in der frühen kapitalistischen Entwicklung, also in der Phase des Zinskapitals, des Kaufmannskapitals und des Wucherkapitals, nicht da sind die Juden natürlich festgelegt von der pathischen Projektion auf die Zirkulationssphäre, da hat das seine Berechtigung, was Adorno und Horkheimer hier schreiben, da hat das seine volle Berechtigung, während all das, was dann mit der Entstehung des Industriekapitals sich in den Köpfen entwickelt, nicht die pathischen Projektionen, die, und da kann man wirklich Moshe Postone folgen, die haben sozusagen einen anderen Identifikationsmechanismus, einen erweiterten Identifikationsmechanismus liegt dem zugrunde, nämlich, dass die Juden mit dem Kapital als solchem identifiziert werden, aber auch nur mit der abstrakten Seite des Kapitals, nicht? Aber diese abstrakte Seite des Kapitals beinhaltet eben mehr als nur die Zirkulationssphäre. Und vor allem mit dem antisemitischen Topos der Weltverschwörung, da wird es dann deutlich, dass die Juden sozusagen für den Welthandel auch stehen. Aber da kann ich wirklich empfehlen, Postone zu lesen, um hier die Grenzen der Dialektik der Aufklärung genauer ins Auge zu fassen. Ich kann das jetzt auch nicht mehr infolge von Erschöpfung den Einzelnen darlegen. Ja, gut. Wenn es Fragen gibt, Sie können sich ja dann per E-Mail auch an mich wenden.